Ich lese den Bibeltext zur Predigt aus 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß. Ich bin der Leiter von Nordstern. Und ihr habt euch vielleicht gefragt, als ihr diese Karten gesehen habt, hier mit Wecke den Helden in dir und unten drunter Kirche, was bitte haben Superhelden mit Kirche und Glauben zu tun? Naja, wir nehmen uns 6 Wochen Zeit, um die Frage zu beantworten oder zumindest heute mal so eine Zeit mit diesem ersten Superhelden Iron Man, um zu überlegen, was haben Superhelden eigentlich mit Kirche und Glauben zu tun. Warum machen wir eigentlich so eine Reihe? Also ich glaube, der ganz einfache, simple Grund ist, weil ich gerne Superhelden mag und weil ich schon lange überlegt habe, eigentlich müsste man diese genialen Geschichten über Heldentum, über Gerechtigkeit, über Mitmenschlichkeit, über das Böse, über alle möglichen Themen, die in diesen Heldengeschichten ja verwurstet werden, eigentlich mal zum Thema machen. Und hier in Kirche bei Nordstern. Und ich glaube, dass sie ganz viel mit uns zu tun haben. Heldengeschichten sind ja schon immer, solange es die Menschheit gibt, präsent. Die gibt's immer. Früher waren die zwar jetzt vielleicht keine Comics. Früher hießen die dann Herkules, Achilles, Arthur, König Arthur oder Robin Hood. Aber es gibt schon immer, solange es uns Menschen gibt, gibt es Heldengeschichten, die von den kleinen Kindern gespielt werden und von den Erwachsenen fasziniert erzählt werden. Und schon immer hat die Menschheit Geschichten von Helden geliebt, weil uns das irgendwie inspiriert, weil da irgendwie was drin ist, was wir toll finden, weil wir vielleicht selber gerne so ein Held wären oder weil wir vielleicht gerne so einen Helden erleben würden in dunklen Zeiten. Und irgendwie verkörpern diese Helden für uns so dieses, ja, in einer Welt, in der es schwierig ist, in der viel Ungerechtigkeit passiert, in der es irgendwie dunkel ist und wo wir vielleicht auch manchmal selber darunter leiden, dass es schwierig ist und wir ächzen und stöhnen. Ja, es gibt die Hoffnung auf einen Helden, es gibt Licht und es gibt irgendwie diese Idee, da muss doch jemand sein, der uns retten kann oder der vielleicht auch mich persönlich retten kann. Michael Brewer, ein bekannter Comic-Autor, hat Folgendes geschrieben. Ich lese Comics, weil ich Helden liebe und ich bin nicht allein mit meiner Vorliebe. Heldenfiguren waren schon immer Hauptfiguren der Literatur. Heute sind es eben Superman, Batman und Co. Sie faszinieren mich noch mehr. Sie faszinieren mich nicht nur, sondern sie inspirieren mich auch persönlich. Also es ist nicht nur etwas, was tolle Action und vielleicht mittlerweile durch die tolle Grafik der Kinofilme auch irgendwie realistisch umgesetzte tolle Geschichten, sondern es ist auch etwas, was einen persönlich inspiriert. Ich weiß nicht, ob euch das manchmal so geht, wenn ihr solche Filme guckt. Mir geht das so, dass ich dann aus dem Kino nach Hause gehe und jetzt nicht denke, ich kann jetzt auch die Welt retten. Aber irgendwie geht es in diesen Themen, in diesen Filmen oder in diesen Geschichten von Superhelden um etwas, was mich inspiriert. Wo ich irgendwie denke, ja, genau so. Oder es geht um Schwierigkeiten, die diese Helden erleben, die uns auch angehen. Und ich glaube, dass diese Themen ganz viel und ganz nah auch an den Themen des Glaubens dran sind. Und deshalb, glaube ich, gehören Superhelden auch in die Kirche. Und deshalb geht Iron Man heute auch mal in die Kirche. In den Geschichten geht es um Leidenschaft, um Mut, um Gerechtigkeit, um Vision, um das Böse. Es geht immer um Liebe. Es gibt immer jemanden, der von diesem Superhelden auch irgendwie geliebt wird. Es geht immer um tragische Liebe. Alles solche Themen, in denen es um Kirche geht eigentlich. Und eigentlich Themen, um die es in unserem Leben geht. Ich glaube, dass Superhelden eigentlich sowas Ähnliches sind, wie eigentlich so eine Art Karikatur von uns Menschen sind. Karikaturen funktionieren ja so, ich liebe Karikaturen. Ist eigentlich immer die Seite, die ich zuerst aufschlage in der Zeitung und gucke, welcher Politiker wird gerade wieder karikiert. Karikaturen funktionieren ja so, dass man etwas nimmt und es überzeichnet. Also ne, so eine und dann Humor und Witz benutzt, um eine bestimmte Sache auszusagen. Und ich glaube, dass Superhelden und die Geschichten von den Superhelden eigentlich eine Karikatur von uns Menschen sind. Weil sie Dinge zeigen, die uns bewegen. Alle diese Themen, das sind unsere Themen. Das, worunter die Superhelden leiden, viele der Monster, die in diesen Superheldengeschichten auftauchen, das sind eigentlich die Dinge, mit denen wir im Kleinen in unserem Leben auch kämpfen. Und das, womit die Superhelden dann kämpfen, das ist auch unser Kampf oft in unserem Glauben und in unserem Leben. Und in dieser Reihe, die Idee hinter dieser Reihe ist einmal, dass wir bei, hier bei Nordstern über Superhelden reden, dann, dass wir uns inspirieren lassen, also persönlichen Gewinn davon nehmen. Und ich glaube auch, dass wir in den Superheldengeschichten etwas über Glauben und über Gott entdecken können. Und deshalb haben wir auch immer einen Bibeltext dazu, der zum ähnlichen Thema passt. Und heute geht es eben um Iron Man, einer meiner Lieblingshelden. Ich finde ihn total cool, mit seinem Anzug, Mr. Tony Stark als Iron Man. Und ich werde euch heute ein bisschen von ihm erzählen und von dem, was das auch mit diesem Text hier aus 1. Korinther zu tun hat. Ich habe drei kleine Punkte. Das erste ist Iron Man, Splitter im Herzen. Der zweite, Mann mit Maske. Der dritte, Stark sein oder nicht. Also Splitter im Herzen, Mann mit Maske, Stark sein oder nicht. Erstens, Splitter im Herzen. Die Geschichte von Iron Man ist ja, dass eben dieser Tony, Anthony Tony Stark, ein superreicher Sohn eines Firmenbesitzers, der aus der Waffenindustrie kommt, Einzelkind, seine Eltern werden getötet, er sieht das mit an und übernimmt dann die Firma. Bei einer seiner, also Waffenfirma, und bei einer Präsentation einer seiner neuen Erfindungen geht was total schief. Dieses Ding explodiert irgendwie und verletzt ihn auch. Ein Teil dieser neuen Bombe, die er da irgendwie, oder Waffe, die er präsentiert, bohrt sich in sein Herz und es sitzt ein Splitter ganz nah an seinem Herzen. Und zwar so gefährlich nah, dass man sie nicht mehr einfach entfernen kann. Sondern sie müssen im Prinzip da bleiben und wenn man nichts machen würde, würden sie sich immer tiefer reinbohren und ihn irgendwann töten. Also er kriegt eigentlich die Nachricht, du hast nur noch ein paar Tage zu leben, wenn nicht ein Wunder passiert. Zusätzlich wird er in diesem Moment auch noch gekidnappt von irgendwelchen bösen Terroristen und mitgenommen und die zwingen ihn dann dazu, für sie eine Waffe zu bauen. Und er ist da irgendwo in so einem dunklen Kellerverlies und muss also jetzt mit den Sachen, die er da so hat, was bauen. Er entscheidet sich aber dafür, nicht diese Waffe zu bauen, wo sie ihn zu zwingen wollen, sondern er entscheidet sich, erstmal was zu bauen, was ihm hilft, sein Herz da irgendwie zu retten und einen Anzug zu entwerfen, der ihm da raushilft. Also er baut eine Art Magnet mit einem kleinen Reaktor dran. Es entwickelt also so ein richtiges Genie, so ein Physiker-Genie, und baut also so ein kleines Ding, was hier auf seiner Brust hinterher sitzt. Das ist dann hinterher immer dieser helle Punkt hier. Und da ist so eine Art Magnet, was diesen Splitter, der in seinem Herzen sitzt, also an der Position hält, wo er ist und da verhindert, dass er irgendwie stirbt. Und gleichzeitig verleiht ihm dieser Anzug eben zusätzliche Kräfte. Also er kann, ist dadurch geschützt und er kann damit so ein bisschen rumschießen und dann kommt er mit der Hilfe dieses Anzugs da aus der Hand seiner Kidnapper und flieht. Und da dieses Ding eben aus Eisen ist, was er da baut, dieser erste Entwurf, der sieht noch ziemlich robust aus, nicht so schick wie das Ding, heißt er ab dann Iron Man. Und weil ihm das Ding so gut gefallen hat und weil er diesen kleinen Reaktor eben behalten muss, der nicht nur diesen Magneten hält, sondern gleichzeitig auch seinen Anzug betreibt, denkt er sich, ach, dann entwickle ich diesen Anzug eben weiter und werde dann zu einem Kämpfer für Gerechtigkeit und gegen das Böse. Und er kämpft dann hinterher gegen solche Schurken, die ihn versucht haben, da zu haschen. Ich glaube, das Hauptthema in dieser ganzen Geschichte und in seiner Person ist die Sehnsucht nach Sicherheit. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch kennen. Er ist eben verletzt, tief in sich drin. Und das ist so ganz nah an ihn rangerückt auf einmal, dieses Thema Tod und Unsicherheit. Und auf einmal merkt er, mein Leben ist gar nicht so, das wird nicht automatisch weitergehen, sondern auf einmal bin ich ganz bedroht und zwar tief in mir drin. Er hat den Splitter im Herzen, der ihn täglich fast bedroht. Sein Leben hängt irgendwie am seidenen Faden und er merkt es richtig. Und diese Sehnsucht nach Sicherheit bringt ihn dann dazu, sein ganzes Genie aufzuwenden, damit er eben diesen Anzug hat, der ihn dann beschützt vor dem Splitter in seinem Herzen und auch gegen alle möglichen Angriffe von außen. Mit diesem Anzug fühlt er sich stark. Da ist er jemand. Und da kann er auch nach außen zeigen, wie cool er ist und wie toll er ist. Aber ohne das Ding, wenn man die Filme guckt oder die Comics kennt, jedes Mal, wenn er von Iron Man wieder zu Tony Stark wird, das Ding also auszieht, ist er eigentlich ein verletzlicher, ängstlicher, gebrochener Mann. Jedes Mal, wenn er in das Ding reinsteigt, ist er der Held, der von der Welt gefeiert wird und der die Bösewichte bekämpft. Aber jedes Mal, wenn er das abnimmt, ist er eigentlich schwach. Es gibt dann so seine Geliebte oder die Frau. Es gibt in jedem dieser Superheldengeschichten gibt's immer die hübsche Frau an der Seite, die eigentlich die große Liebe sein könnte, aber bei Tony Stark nie wird, weil er so tief verletzt ist, niemanden an sich ranlässt, wirklich nah. Mit Iron Man ja, mit seinem Anzug an ja, aber diese wunderschöne mögliche Liebe zu Pepper Potts, seiner Angebeteten, kommt nie zustande, weil er so tief verletzt ist, dass er niemandem vertrauen kann wirklich und eigentlich niemanden wirklich an sich ranlässt. Ich glaube, dass Iron Man eine Karikatur von uns Menschen ist. Denn ich glaube, wir alle tragen unsere Verletzungen so, unseren Splitter im Herzen. Was auch immer das ist. Bei dem einen mag es vielleicht der eine sein, der uns irgendwie geprägt hat, sei es durch irgendwelche Schicksalsschläge, sei es durch andere Menschen, durch Situationen, die ganz lange her sind oder die gerade erst passiert sind. Ich glaube, das gibt's bei uns allen. Dieses Ding innen drin, was da irgendwie drin sitzt in unserem Herzen, bei ihm sogar auch physisch, bei uns vielleicht einfach in unserem Herzen, in unserem Inneren. Und was da so ist und was wehtut und was Wunden hinterlässt und was Schmerzen hat. Und irgendwie haben wir das, glaube ich, alle und versuchen das irgendwie zu schützen und haben vielleicht gelernt, auch in unserem Leben, so unseren Anzug drumherum zu bauen und irgendwie so einen Magneten, vielleicht irgendwie so einen Zustand in uns drin zu erreichen, wie wir es irgendwie aushalten können mit diesen Dingen, die uns verletzt haben oder die uns wehtun bis heute. Aber so richtig weg ist es nicht und wir kämpfen damit, genauso wie er auch damit kämpft. Und es gibt diese Momente. In den Filmen ist es ganz interessant, dann gibt es so diese Momente, wo er das Ding ausgezogen hat und wie so ein massiv kleiner Junge, in den Comics ist es noch viel drastischer beschrieben, ist eigentlich ein tief im Alkohol versunkener Typ, der dann manchmal sogar im Suff das Ding anzieht und da durch die Gegend fliegt und alles kaputt geht, weil er das versucht irgendwie zu verstecken, aber eigentlich ein kaputter Kerl ist. Und nur eben, wenn er den Anzug anzieht, sieht es keiner. Und er hält es auch irgendwie aus. Ne? Er hat so diesen Magneten, der das von ihm weghält. Der verhindert, dass es sich reinbohrt und ihn ganz umbringt. Aber ich glaube, dass Iron Man dort im Prinzip so etwas Ähnliches wie eine Karikatur von uns allen ist. Es ist ganz interessant, wenn ihr wollt, in den Text kurz reinguckt. Es gibt in dem Leben von diesem Mann, der diesen Text hier geschrieben hat, in 2. Korinther, nämlich Paulus, gab es auch solche Situationen, die so ganz ähnlich waren. Also wenn ihr den Text euch anguckt, steht im Programmblatt abgedruckt, in Vers 9, da steht am Anfang, wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Das ist so eine richtige Ironman-Situation, oder? Ne? Also Paulus war jemand, der ganz, ganz am Anfang einer war, der ganz viel in Sachen Gemeindegründung und Kirche unternommen hat, der ist überall rumgereist, hat Kirchen gegründet und das hat vielen Leuten damals nicht gefallen. Und deshalb haben sie ihn gefangen genommen und eingesperrt, ganz ähnlich wie bei Iron Man, und haben ihn sogar sein Leben bedroht. Es gibt Stellen, wo er sogar beschreibt, was sie alles mit ihm angestellt haben, sie haben ihn gefoltert und weiß ich was alles. Also er hat eine ganz ähnliche Situation erlebt, wo er verletzt wurde vielleicht auch. Also er war auch dem Tode nahe, er hatte auch diese Momente, die wir vielleicht auch haben, die uns verletzen und die dazu führen, dass wir irgendwie innerlich oder äußerlich sogar so unsere Narben mit uns rumtragen. Und ich glaube, dass Paulus das genauso kannte, denn er hat diese Sachen auch erlebt. Und er ist anders damit umgegangen. Die Frage ist dann, wem oder wie kann ich vertrauen? Das ist seine Frage. Wem kann ich vertrauen? In der Sehnsucht nach Sicherheit. Tony Starks Lösung mit dem Vertrauen ist, zweitens, der Mann mit Maske. Als brillanter Erfinder baut er sich dann eben diesen Anzug. Später gibt er dem sogar einen Namen. Jarvis nennt er den immer. Der kann dann hinterher irgendwann sogar selber so ein bisschen rumfliegen und zu ihm kommen und sowas alles. Also er entwickelt den immer weiter. Es gibt irgendwie in diesem ganzen Comics hunderte von neuen Versionen dieses Anzugs. Der Kernstück dieses Anzugs ist eben dieser Reaktor, der hier vorne direkt auf seinem Herzen sitzt. Und dann gibt es diverse Teile, wo Panzer, also Panzerung ist oder wo kleine Waffen drin sitzen. Und wichtig sind auch diese hellen Teile, das sind so Art Raketenantriebe, also natürlich weiterentwickelt, die von diesem Reaktor angetrieben sind und mit denen er nicht nur fliegen kann, sondern mit denen er auch noch quasi andere so Wellen aussenden, so Schockwellen aussenden kann, quasi, wo er mit schießen kann, quasi. Dieser Anzug, der verleiht ihm nicht, er schützt, dieser Anzug schützt nicht nur sein Herz, sondern er macht ihn eigentlich auch noch stärker, als er wirklich ist. Und er hat damit eine Maske. Also er verbirgt sein wahres Ich hinter dieser Maske. Und das ist seine Antwort, wie er damit umgeht, dass er sich so eine Art Maske macht. Und ich glaube, dass das bei uns auch oft die Reaktion ist darauf, dass wir diese Splitter in unserem Herzen haben, dass wir eine Maske anziehen, dass wir so eine Art Version von uns selbst erfinden. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist der eine oder andere von euch brillanter Physiker und könnte so ein Ding entwerfen, ich nicht. Aber ich glaube, so ähnlich machen wir das irgendwie alle. Wir gehen alle mit unseren Verletzungen so um, dass wir irgendwas Nettes drumherum bauen, was das gleichzeitig schützt nach außen, dass es nicht sichtbar ist, und was uns irgendwie schöner dastehen lässt nach außen, stärker macht. Also es gibt so die Version von Stefan Pus, die mag ich auch selber irgendwie viel mehr als mich wirklich, wie ich bin, die ich nach außen lieber zeige, die ich nach mir innen lieber zeige, wo ich irgendwie versuche, diese Splitter in meinem Herzen, diese Dinge, mit denen ich nicht zurechtkomme, die in den Momenten nach oben kommen, wenn ich vielleicht wie er seinen Anzug ausgezogen und irgendwie ein bisschen fertig bin oder so. Aber normalerweise ziehe ich meinen Anzug an, meine Maske auf und dann bin ich der ich bin. Und das sieht stärker aus, als ich vielleicht in Wirklichkeit bin. Das ist oft der normale Weg, wie wir Menschen mit diesen Momenten umgehen, die Paulus hier auch beschreibt. Und das ist das, was Iron Man oder Tony Stark eben mit Iron Man macht. Wie geht Paulus damit um? Also was ist der Weg, wo wir, glaube ich, im christlichen Glauben auch etwas finden können, wie wir eben anders mit unseren Splittern im Herzen umgehen können und nicht die Maske aufziehen und nicht diese Version von uns haben, die wir viel lieber unserem Boss oder unserem Partner oder anderen Menschen zeigen? Wo ist hier etwas, was Paulus wo ist im christlichen Glauben etwas, wo wir anders damit umgehen können und wo wir auch irgendwie da rauskommen können? Weil ich meine, Iron Man, das ist zwar schön und nett, dass er hin und wieder in diesen Anzug kann, aber wirklich langfristig glücklich macht das ihn nicht, dass das immer noch da ist und dass er es eigentlich nur versteckt. Es ist ganz spannend, wenn ihr wollt, guckt nochmal mit rein in Vers 9, sagt Paulus dann, wir hatten eine solche Situation, wo das Todesurteil schon über uns gesprochen wurde. Und dann sagt er aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Punkt 3. Stark sein oder stark sein oder nicht. Paulus hat diese schwierigen Momente in seinem Leben auch gehabt, zu Genüge, wo er bedroht wurde, wo andere Leute ihn gehasst haben und wo er eigentlich tief verletzt hätte weggehen können. Aber wie hat er es geschafft, dass ihn das nicht fertig gemacht hat und er nicht im Suff geendet ist wie er, sondern was hat da ihm geholfen? Es war sein Glaube an etwas, was da passiert ist. Es ist eben nicht, und das ist, der Schlüssel ist hier in diesem zweiten Teil von dem Vers 9, er sagt, das geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott. Das, was Tony Stark hier ja eigentlich macht mit diesem Anzug, er vertraut auf sich selbst. Jedes Mal, wenn es in seinem Leben, in den Filmen, irgendein Problem gibt, was macht er? Er geht in seinen Keller, vertraut auf seinen Genie, auf seinen Erfindungsgeist und er schafft es, irgendwie was zu erfinden, was dann doch wieder hilft und was den Bösen dann doch wieder bezwingt und vertraut eigentlich auf sich selber, auf seine Genialität, auf das, was er macht. Aber eigentlich dreht ihn das immer weiter in so eine Spirale der Einsamkeit, weil er eigentlich merkt, ich bin gar nicht so genial, wie ich vielleicht manchmal versuche, nach außen vorzutäuschen. Paulus hat hier ein anderes Konzept. Er sagt, es ist eben nicht das Vertrauen auf uns selbst, was ihm geholfen hat, sondern ein anderes Vertrauen, ein Vertrauen auf Gott. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns eben aus dem Glauben her inspirieren kann. Der Kern des christlichen Glaubens ist, wir müssen nicht stark sein. Wir müssen nicht stark sein, sondern wir dürfen auf ihn vertrauen. Ich glaube, ganz viele Menschen würden Glauben und Religion eben ganz ähnlich so beschreiben wie Tony Stark, oder? Ganz viele Menschen würden sagen, Religion bedeutet, Gott, wenn es ihn gibt, nehmen wir mal an, gibt dir eine große Möglichkeit und dann eine Liste, was du tun und lassen kannst. Und wenn du dann gut bist, wenn du dann ein frommer Kerl bist, wenn du diese Gebote alle einhältst, wenn du jeden Tag ein paar Mal betest, so und so oft in dem Heiligen Buch liest und wenn du dich dann noch anstrengst und beteiligst an der Glaubensgemeinschaft und so weiter, dann mag Gott dich. Wenn du es hinkriegst, wenn du auf dich selber vertraust und der Kerl bist, der es gut hinkriegt. Und diejenigen in der Religion, die dann das am allerbesten können, ne, die das am stärksten betreiben, das sind dann die Helden, die es hinkriegen, die es schaffen, gut zu sein. Das ist normalerweise Religion. Der christliche Glaube ist genau das Gegenteil. In Vers 10 erklärt Paulus das nämlich dann. Da steht, er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt, Klammer auf, nicht auf uns selbst, Klammer zu, und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Die christliche Idee des Glaubens ist eben nicht, streng dich an, sei ein guter Kerl, benutze dein Intellekt und dann mag Gott dich, streng dich kräftig an, sondern die christliche Idee des Glaubens ist, du kannst deine Maske ruhig abnehmen. Vor Gott musst du nicht stark sein. Ich finde es cool, wie stark die Ähnlichkeit sogar zu dem Helden des christlichen Glaubens ist. Jesus Christus, an den wir im christlichen Glauben ja glauben, ist jemand, der an einer Schlüsselstelle ganz ähnlich ist wie Iron Man. Habt ihr das gemerkt? Iron Man hat in seinen vier Händen diese Dinge, die ihn beschützen, die ihn auszeichnen. Und wenn Iron Man vor einem Bösewicht steht und so macht, dann bedeutet das, oh, deine letzte Minute hat geschlagen. An dieser Stelle, wo Iron Man seine Waffe oder seinen Antrieb hat, sitzt bei Jesus etwas ganz anderes. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Man sieht das manchmal in Kirchen auf Bildern. Und das, wie er getötet wurde, ist, er wurde an das Kreuz genagelt und er hat die vier Male eigentlich an genau den gleichen Stellen. Aber es sind nicht Zeichen des Schreckens, sondern es sind Zeichen der Liebe. Wenn Jesus vor dir steht und so macht, dann zeigt er dir nicht, oh Mann, ich muss mich anstrengen, ich muss meine Maske aufziehen, ich muss ein guter Kerl sein und ansonsten überlebe ich hier nicht. Wenn Gott zu uns kommt und so macht, dann heißt das nicht, entweder du bist ein Guter, wenn du ein Böser bist, hast du keine Chance, sondern du bist heute das, egal wie du bist, hier ist mein Zeichen der Liebe, ich bin für dich gestorben am Kreuz und das ist mein Zeichen. Ein Zeichen nicht der Macht und ein Zeichen nicht der Rache, sondern ein Zeichen der Liebe. Und ich glaube, das ist das, was Paulus hier meint in Vers 10. Er hat uns, also Gott hat uns durch Jesus Christus vor dem sicheren Tod gerettet. Ich glaube, die christliche Botschaft ist ein Evangelium, eine gute Nachricht, dass er sagt, hey, du kannst deine Maske abnehmen. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, was würde eigentlich passieren, wenn Jesus in so einem Iron Man Film auftauchen würde, was würde er sagen zu dem Iron Man? Wahrscheinlich würden die beiden sich begegnen und der Iron Man würde, Jesus könnte auch sagen, ja, ich war auch ein Held, ich bin auch ein Held. Ne, Jesus ist ja auch berichtet, dass er Superkräfte hatte, über Wasser gelaufen ist, hat Wunder getan. Also im christlichen Glauben glauben wir daran, dass Jesus selber Gott war und deshalb natürlich manche Dinge konnte, die wir nicht können. Eigentlich sogar noch viel mehr als so ein außer Superheld. Aber das, was, glaube ich, Jesus zu Iron Man sagen würde, ist, hey, nimm deine Maske ab. Von mir kannst du ehrlich sein. Von mir musst du nicht derjenige sein, der stark ist. Du kannst wirklich Tony Stark sein. Und du kannst ehrlich vor mir sein. Du kannst mich ranlassen an die Dinge in deinem Herzen, an die Splitter in deinem Herzen, die dich verletzen und die dir wehtun. Ich will dir helfen und dich heilen. Und das ist genau der Gott, an den wir im christlichen Glauben glauben. Nicht einer, der von uns fordert, sondern der für uns alles gegeben hat. Jesus war nicht nur der Held, dessen Herz bedroht war, sondern dessen Herz sogar stehen geblieben ist für uns. Iron Man hat oft sein Leben riskiert für die Welt. Aber Jesus Christus hat sein Leben gegeben für die ganze Welt. Er ist gestorben und wieder auferstanden. Und er war mehr als ein Mensch. Er war Mensch, aber er war auch ganz Gott. Und das ist die Botschaft. Und wenn wir darauf vertrauen und nicht auf uns selbst, so wie der Tony Stark das immer gemacht hat, dann glaube ich, kann sich da was lösen. Dann glaube ich auch wirklich, dass wir mit diesen Splittern in unserem Herzen zurechtkommen können oder vielleicht sogar da raus können. Ich glaube, dass das Evangelium, dass diese Botschaft von Jesus Christus das kann. In meinem Leben ist es zumindest das Einzige, was ich gefunden habe, was dazu führt, dass ich anfangen kann, ehrlich zu sein. Vor mir selbst, vor anderen Menschen und vor Gott. Und die Seiten von mir, die schwierig sind, dass ich ehrlich dazu stehen kann. Und weil ich erlebe, dass ich einen Gott habe, der mich nicht bedroht, sondern der mich segnen will mit seinem Zeichen in seiner Hand. Das ist das, was wir als Kirche versuchen, diesen Glauben, diesen Gott zu entdecken. Dazu seid ihr alle herzlich eingeladen, im Gottesdienst oder in allen möglichen anderen Sachen, die wir als Nordstern machen. Ihr findet dazu noch ganz viele weitere Ideen auch im Programmheft. Ihr dürft jetzt gerne, wenn ihr wollt, auf den Zettel da eine Frage stellen, schreiben. Wir werden die gleich einsammeln und Marc wird mir die nachher stellen. Also würde mich interessieren, ob ihr einverstanden seid mit meiner Idee von Iron Man oder nicht. Stellt mir eine Frage und ihr dürft natürlich auch die ganz harten Fragen stellen, weil da weiß ja keiner wirklich, wer die Frage gestellt hat. Also ihr dürft alles draufschreiben, was ihr wollt. Wir hören jetzt gleich noch ein Musikstück, da freue ich mich schon drauf. Und nehmt die Zeit dieses Musikstücks, um das, was ihr erlebt, gehört habt, ein bisschen zu reflektieren noch und vielleicht die Frage aufzuschreiben. Und bevor wir das Musikstück hören, möchte ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Held geworden bist für uns Menschen, aber irgendwie ein ganz anderer. Ich danke dir für diese Geschichten von den Superhelden, die irgendwie so viel von uns Menschen zeigen und die in der Geschichte von Tony Stark auch so vieles von mir selbst und von uns erzählen, dass wir Menschen sind, die Masken tragen, dass wir Menschen sind, die auf uns selbst vertrauen und damit irgendwie aber immer weiter kämpfen. Du bist in diese Welt gekommen als Held und hast nicht nur für uns gekämpft, du bist sogar selbst für uns gestorben, hast dich hingegeben, um uns zu befreien, um uns mit deiner Liebe zu überwinden, nicht mit Rache oder mit Kämpfen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst zu verstehen, was das bedeutet und wie wir befreit von dir dann ein Leben leben können, was nicht nur uns selbst hilft, sondern viele andere segnen kann. Ich bitte dich, dass du uns dazu segnest. In Jesu Namen. Amen.